Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich ihm wieder andere bei.